Ihre monatliche Zuwendung entsprach weder der Größe ihres Vermögens, noch erlaubte sie ihr ein bequemes Auskommen. Und ich erfuhr von meinem Bruder, dass die Verfügungsgewalt darüber ein paar Monate vorher jemand anderem übertragen worden war. Er bildete sich mit dem besten Gewissen ein, dass ihre Verschwendungssucht und die daraus folgende Notlage sie gezwungen hatten, sie zur Linderung unmittelbarer Not an jemanden abzutreten. Schließlich aber, und nachdem ich 6 Monate in England war, fand ich sie doch. Fürsorge für einen früheren Diener, der ins Unglück geraten war, veranlasste mich, ihn in einem Schuldhaus zu besuchen, wo er wegen Schulden einsaß. Und dort, in demselben Haus, unter ähnlichen Umständen, fand ich meine unglückliche Schwägerin. So verändert, verfallen, durch alle möglichen Entbehrungen heruntergekommen, ich hatte Mühe, in der trostlosen und kränklichen Gestalt vor mir das liebliche, blühende, gesunde Mädchen wiederzuerkennen, das ich einmal abgöttisch geliebt hatte. Was ich durchmachte, als ich sie so sah, aber ich habe kein Recht, Ihnen zu nahe zu treten, indem ich den Versuch mache, es zu beschreiben. Ich habe Ihnen schon zu viel zugemutet. Dass sie sich allem Anschein nach im letzten Stadium der Schwindsucht befand, war, ja, in einer solchen Lage war es mein größter Trost. Das Leben konnte nichts mehr für sie tun, außer ihr Zeit zu lassen, sich besser auf den Tod vorzubereiten, und die wurde ihr gewährt. Ich sorgte dafür, dass sie bequem untergebracht und ordentlich gepflegt wurde. Ich besuchte sie jeden Tag für den Rest ihres kurzen Lebens. Ich war bei ihr in ihren letzten Augenblicken. Wieder musste er abbrechen, um sich zu fassen, und Elinor verriet all ihr Mitgefühl am Schicksal seiner unglückseligen Freundin in einem Ausruf zärtlichen Mitleids. Ihre Schwester kann sich, hoffe ich, nicht verletzt fühlen durch die Ähnlichkeit, die ich zwischen ihr und meiner armen, entehrten Verwandten gesehen habe. Ihr Schicksal, ihre Bestimmung kann nicht gleich sein, und wäre die natürliche Liebenswürdigkeit der einen von einem festeren Willen oder einer glücklicheren Ehe beschützt worden, vielleicht wäre all das aus ihr geworden, was sie an der anderen noch erleben werden. Aber wozu soll das alles führen? Ich habe sie scheinbar ganz umsonst mit meinen Geschichten belastet. Ach, Miss Dashwood, ein solches Thema, unberührt seit 14 Jahren. Es ist gefährlich, überhaupt daran zu rühren. Ich werde mich zusammennehmen, mich kürzer fassen. Sie hinterließ mir ihr einziges Kind, ein kleines Mädchen, die Frucht ihrer ersten unerlaubten Beziehung, das damals ungefähr 3 Jahre alt war. Sie liebte das Kind und hat es immer bei sich behalten. Es war mir ein teures, kostbares Pfand, und von Herzen gern hätte ich mich ihrer wie ein Vater angenommen und ihre Erziehung selbst überwacht, wenn unsere Lebensumstände es erlaubt hätten. Aber ich hatte keine Familie, kein Zuhause. Und so wurde meine kleine Eliza in einer Privatschule untergebracht. Ich habe sie dort, so oft ich konnte, besucht, und nach dem Tod meines Bruders, er starb vor etwa 5 Jahren und hinterließ mir den Familienbesitz, war sie häufig bei mir in Delaford. Ich habe sie für eine entfernte Verwandte ausgegeben, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass ich allgemein einer sehr viel näheren Beziehung zu ihr verdächtigt worden bin. Es ist nun 3 Jahre her, sie war gerade 14 geworden, dass ich sie aus der Schule nahm und in die Obhut einer sehr angesehenen Frau in Dorsetshire gab, die sich um die Erziehung von 4 oder 5 ungefähr gleichaltrigen Mädchen kümmerte. Und 2 Jahre lang hatte ich allen Grund, mit ihrer Unterbringung zufrieden zu sein. Aber im letzten Februar, vor ungefähr 1 Jahr, verschwand sie plötzlich. Ich hatte ihr unvorsichtigerweise, wie sich inzwischen herausgestellt hat, auf ihren ernsthaften Wunsch hin erlaubt, eine ihrer jungen Freundinnen, deren Vater sich wegen seiner Gesundheit in Bath aufhielt, dorthin zu begleiten. Ich kannte ihn als einen sehr verlässlichen Mann, und ich hielt viel von seiner Tochter, mehr als sie verdiente, denn mit hartnäckiger und unkluger Verschwiegenheit wollte sie nichts verraten, keinen Hinweis geben, obwohl sie zweifellos alles wusste. Er, ihr Vater, ein gutmütiger, aber nicht sehr scharfsinniger Mann, konnte, wie ich glaube, wirklich keine Auskunft geben, denn er war die meiste Zeit ans Haus gefesselt gewesen, während die Mädchen durch die Stadt streiften und alle möglichen Bekanntschaften machten. Und er versuchte mich davon zu überzeugen, so gründlich wie er selbst davon überzeugt war, dass seine Tochter absolut nichts mit der Sache zu tun hatte. Kurz und gut, ich erfuhr nichts, als dass sie fort war. Bei allem Übrigen blieb ich 8 Monate lang auf Vermutungen angewiesen. Was ich dachte, was ich fürchtete, kann man sich vorstellen. Und auch, was ich gelitten habe. »Du lieber Himmel«, rief Elinor, »könnte es sein? Könnte Willoughby?« Die erste Nachricht, die ich über sie erhielt, fuhr er fort, kam in einem Brief von ihr selbst im letzten Oktober. Er wurde mir von Delaford nachgeschickt, und ich erhielt ihn genau am Morgen unseres beabsichtigten Ausflugs nach Whitwell. Das war der Grund, warum ich Barton so plötzlich verließ, was allen zu dem Zeitpunkt als sehr merkwürdig erschienen sein muss und einige, glaube ich, gekränkt hat. Wenig konnte Mr. Willoughby ahnen, vermute ich, als sein Blick mich für die Rücksichtslosigkeit, den Ausflug zu verhindern, zurechtwies, dass ich abberufen wurde, um jemanden zu helfen, den er arm und unglücklich gemacht hatte. Aber auch wenn er es gewusst hätte, was hätte es genützt? Wäre er, solange ihre Schwester ihm zulächelte, weniger ausgelassen und weniger glücklich gewesen? Nein. Er hatte schon das getan, was kein Mensch, der Mitgefühl mit einem anderen Menschen hat, tun würde. Er hatte das Mädchen, dessen Jugend und Unschuld er verführt hatte, in äußerster Notlage, ohne richtiges Zuhause, ohne Hilfe, ohne Freunde, ohne Kenntnis seiner Adresse allein gelassen. Er hatte sie mit dem Versprechen, zurückzukommen, allein gelassen. Er kam nicht. Er schrieb nicht. Er brachte keine Hilfe. »Das ist unerhört«, rief Elinor. »Jetzt kennen Sie seinen Charakter. Verschwenderisch, vergnügungssüchtig, ja, schlimmer als das. All dies weiß ich nun seit vielen Wochen. Stellen Sie sich vor, was ich empfand, als ich sah, dass Ihre Schwester nach wie vor an ihm hing und man mir versicherte, dass ihre Heirat bevorstand. Stellen Sie sich vor, was ich um Ihrer aller Willen empfand. Als ich letzte Woche zu Ihnen kam und Sie allein fand, kam ich mit dem festen Entschluss, die Wahrheit zu erfahren, obwohl unentschlossen, was ich tun würde, wenn ich sie erfahren hätte. Mein Benehmen muss Ihnen merkwürdig vorgekommen sein, aber jetzt werden Sie es verstehen. Mit ansehen zu müssen, wie sie alle hintergangen wurden, zu sehen, wie ihre Schwester … Aber was konnte ich tun? Ich hatte keine Hoffnung, mit Erfolg einzugreifen, und manchmal dachte ich auch, der Einfluss ihrer Schwester könne ihn retten. Aber jetzt, nach dieser schamlosen Behandlung, wer weiß, was für Absichten er mit ihr hatte. Wie diese aber auch ausgesehen haben mögen … Sie kann jetzt und wird zweifellos später mit Dankbarkeit ihre eigene Lage betrachten, wenn sie sie mit der meiner armen Eliza vergleicht, wenn sie die verzweifelte und hoffnungslose Lage dieses armen Mädchens bedenkt und sie sich vorstellt, mit ihrer Liebe zu ihm, die so stark, noch genauso stark ist wie ihre eigene, und mit einem von Selbstvorwürfen gequälten Gewissen, das sie für den Rest ihres Lebens nicht los wird. Ein solcher Vergleich muss sie beeindrucken. Ihre eigenen Leiden werden dagegen verblassen. Sie beruhen auf keinem Fehltritt und können keine Schande mit sich bringen. Im Gegenteil, all ihre Freunde sind deswegen erst recht ihre Freunde. Sorge um ihr Unglück und Hochachtung für ihre Tapferkeit dabei muss jede menschliche Beziehung stärken. Entscheiden Sie aber selbst, was von meinem Bericht Sie ihr erzählen wollen. Sie müssen am besten wissen, wie er auf sie wirkt. Aber hätte ich nicht ernsthaft und von ganzem Herzen geglaubt, dass er vielleicht von Nutzen sein, vielleicht ihren Schmerz mindern könnte, dann hätte ich mich nicht dazu hinreißen lassen, sie mit einer Darstellung meiner Familienprobleme zu belästigen, mit einem Vortrag, der womöglich den Eindruck erweckt, ich wollte mich auf Kosten anderer hervortun. Elinor dankte ihm ernsthaft und aufrichtig und versicherte ihm, dass sie sich von seinem Bericht eine durch und durch vorteilhafte Wirkung auf Marian versprach. »Mehr als alles andere«, sagte sie, »haben mich die Versuche meiner Schwester betroffen gemacht, ihn freizusprechen, denn das beunruhigt sie mehr als der vollständigste Beweis seiner Unwürdigkeit. Zuerst wird es zwar ein furchtbarer Schlag für sie sein, aber jetzt wird es Sie sicher bald erleichtern. Haben Sie Mr. Willoughby wiedergesehen? Fuhr sie nach kurzem Schweigen fort, seit sie ihm in Barton begegnet sind. Ja, antwortete er ernst, einmal. Ein Treffen war unvermeidlich. Elinor erschrak bei seinen Worten, blickte ihn bestürzt an und sagte, »Was? Haben Sie sich mit ihm?« Es ließ sich nicht umgehen. Eliza hat mir, wenn auch sehr zögernd, den Namen ihres Liebhabers gestanden, und als er knapp 2 Wochen nach mir nach London zurückkehrte, trafen wir uns zu einem Duell. Er, um sein Vorgehen zu verteidigen, ich, um es zu bestrafen. Wir blieben unverletzt, und das Treffen wurde deshalb nie öffentlich bekannt. Elinor seufzte über die angebliche Notwendigkeit eines solchen Schrittes, aber einem Mann und Soldaten gegenüber enthielt sie sich jeder Kritik. »So«, sagte Oberst Brandon nach einer Pause, »ähnelte sich das Schicksal von Mutter und Tochter auf unglückselige Weise, und so unzulänglich habe ich mein Pfand eingelöst.« »Ist sie noch in London?« »Nein.« Sobald sie sich vom Wochenbett erholt hatte, denn als ich sie fand, stand die Geburt unmittelbar bevor, habe ich sie und das Kind aufs Land gebracht, und dort bleibt sie auch. Kurz darauf besann er sich, dass er Elinor vermutlich von ihrer Schwester fernhielt, und während Elinor ihm noch einmal ihre Dankbarkeit bestätigte, verabschiedete er sich von ihr und ließ sie voller Mitleid und Hochachtung für ihn zurück. Als Miss Dashwood die Einzelheiten dieses Gesprächs ihrer Schwester erzählte, und das geschah unmittelbar darauf, entsprach die Wirkung, die dies auf sie hatte, nicht ganz ihren Erwartungen. Nicht, dass Marian den Eindruck erweckte, als bezweifle sie die Wahrheit auch nur im geringsten, denn sie hörte sich alles mit der größten und geduldigsten Aufmerksamkeit an, machte weder Einwände noch Bemerkungen, versuchte gar keine Rechtfertigung Willoughbys und schien durch ihre Tränen auszudrücken, dass sie sie auch für unmöglich hielt. Aber obwohl dieses Verhalten Elinor bewies, dass sie von seiner Schuld endgültig überzeugt war, obwohl sie mit Genugtuung die Wirkung darin sah, dass Marian Oberst Brandon bei seinen Besuchen nicht länger aus dem Weg ging, mit ihm sprach, ja, ihn sogar von sich aus mit einer Art mitleidiger Hochachtung ansprach, und obwohl sie sah, dass sie in viel weniger reizbarer Stimmung war als vorher, erschien sie ihr doch nicht weniger unglücklich. Ihr Gemüt wurde ruhiger, aber es war die Ruhe einer düsteren Schwermut. Sie litt unter der Enttäuschung über Willoughbys Charakter viel mehr als unter der Enttäuschung über sein Herz. Der Gedanke, dass er Miss Williams verführt und verlassen hatte, das Unglück dieses armen Mädchens und die Ungewissheit, was er wohl einmal mit ihr vorgehabt haben mochte, lasteten so sehr auf ihr, dass sie sich nicht einmal Elinor gegenüber dazu überwinden konnte, von ihren Empfindungen zu sprechen. Und durch ihr stummes Brüten über ihren Schmerz machte sie ihrer Schwester mehr Kummer, als ein noch so freimütiges und häufig wiederholtes Geständnis ihr hätten bereiten können. Mrs. Dashwoods Empfindungen oder Worte beim Empfang und bei der Beantwortung von Elinors Briefen wiederzugeben, wäre nichts als eine Wiederholung dessen, was ihre Töchter bereits empfunden oder gesagt hatten, einer Enttäuschung, die nicht weniger schmerzhaft war als Marians, und einer Empörung, die noch größer war als die Elinors. Lange Briefe von ihr, die verrieten, wie sie litt und was sie dachte, in denen ihre ganze Sorge um Marian lag und in denen sie sie inständig bat, dieses Missgeschick mit Fassung zu tragen, trafen in schneller Folge ein. Schwer musste Marians Leiden sein, wenn ihre Mutter von Fassung reden konnte. Demütigend und beschämend mussten die Enttäuschungen sein, denen sich hinzugeben sie ihr abriet. Gegen das Interesse ihres eigenen Seelenfriedens hatte Mrs. Dashwood entschieden, dass Marian im Augenblick überall besser aufgehoben war als in Barton, wo die ganze Umgebung die Vergangenheit aufs Lebhafteste und Schmerzlichste zurückbringen musste, indem sie ihr Willoughby ständig so ins Gedächtnis zurückrief, wie sie ihn dort immer erlebt hatte. Sie riet ihren Töchtern deshalb, ihren Besuch bei Mrs. Jennings, dessen Länge zwar nie genau festgelegt, auf beiden Seiten aber auf mindestens 5 oder 6 Wochen veranschlagt worden war, auf keinen Fall zu verkürzen. Abwechslung durch Beschäftigungen, Unternehmungen und Bekanntschaften, die Barton nicht bieten konnte, waren in London unvermeidlich und würden Marian, hoffte sie, vielleicht dazu bewegen, ihre Selbstbezogenheit aufzugeben und sich sogar zu amüsieren, so sehr ihr der Gedanke an beides im Moment auch zuwider sein mochte. Vor der Gefahr, Willoughby wieder zu begegnen, hielt ihre Mutter sie in London für mindestens ebenso sicher wie auf dem Land, da alle, die sich ihre Freunde nannten, die Bekanntschaft mit ihm abbrechen mussten. Absicht würde nie eine Begegnung herbeiführen. Fahrlässigkeit würde sie nie einer Überraschung aussetzen, und Zufall war im Gedränge Londons noch unwahrscheinlicher als in der Abgeschiedenheit Bartons, wo sie seinen Besuch in Allenham anlässlich seiner Hochzeit mit der Mrs. Dashwood, nachdem sie sie erst als wahrscheinlich vorausgesehen hatte, mittlerweile fest rechnete, zusammenbringen konnte. Sie hatte noch einen Grund, warum ihre Kinder bleiben sollten, wo sie waren. Einem Brief ihres Stiefsohns hatte sie entnommen, dass er und seine Frau noch vor Mitte Februar in London sein würden, und sie hielt es für richtig, dass sie ihren Bruder manchmal trafen. Marian hatte versprochen, sich vom Urteil ihrer Mutter leiten zu lassen, und sie unterwarf sich ihm deshalb ohne Widerstand, obwohl es allem, was sie gewünscht und erwartet hatte, gänzlich widersprach, obwohl sie es für völlig falsch hielt, von falschen Voraussetzungen ausgehend, und der verlängerte Aufenthalt in London sie um den einzig möglichen Trost in ihrem Elend brachte, das unmittelbare Mitgefühl, und sie zum Umgang mit Leuten und zu Situationen verdammte, die ihr keine ruhige Minute gönnen würden. Aber es war ihr ein großer Trost, dass ihr eigenes Missgeschick wenigstens seine guten Seiten für ihre Schwester hatte. Elinor andererseits befürchtete, dass es nicht in ihrer Macht stehen würde, Edward völlig aus dem Weg zu gehen, und tröstete sich mit dem Gedanken, dass der längere Aufenthalt ihr eigenes Glück zwar gefährden, für Marian aber besser sein würde als eine unmittelbare Rückkehr nach Devonshire. Die Umsicht, mit der sie ihre Schwester davor bewahrte, den Namen Willoughbys je hören zu müssen, war nicht umsonst. Sie kam Marian, ohne dass sie sich dessen selbst bewusst war, nur zugute, denn weder Mrs. Jennings noch Sir John oder auch Mrs. Palmer erwähnten ihn je in ihrer Gegenwart. Elinor wäre es lieb gewesen, wenn man die gleiche Rücksicht ihr gegenüber hätte walten lassen, aber das war unmöglich, und sie war gezwungen, Tag für Tag der Empörung aller zuzuhören. Sir John konnte es gar nicht fassen. Ein Mann, auf den er zu Recht immer so große Stücke gehalten hatte, ein solch prächtiger Bursche. Er glaubte nicht, dass es einen tollkühneren Reiter in ganz England gab. Die Sache war völlig unerklärlich. Er wünschte ihn von ganzem Herzen zum Teufel. Nichts konnte ihn dazu bringen, noch ein einziges Mal mit ihm zu sprechen, gleichgültig, wo er ihn traf, nicht um alles in der Welt. Nein, nicht einmal auf der Jagd in Barton, wenn sie stundenlang im Anschlag liegen mussten. So ein Schuft, so ein falscher Hund. Dabei hatte er ihm erst neulich ein Junges aus Follys Wurf angeboten, aber damit war es nun vorbei. Mrs. Palmer war auf ihre Art ebenso empört. Sie war entschlossen, die Bekanntschaft mit ihm sofort abzubrechen, und sie war außerordentlich dankbar, dass sie ihn gar nicht erst kennengelernt hatte. Sie hätte etwas darum gegeben, wenn Combe Magna nicht so nahe bei Cleveland läge, aber es spielte keine Rolle, denn es war sowieso zu weit für Besuche. Er war ihr so verhasst, dass sie entschlossen war, seinen Namen nicht wieder über die Lippen zu bringen, und sie würde jedem erzählen, was für ein Tunichtgut er war. Im Übrigen zeigte sich Mrs. Palmers Mitgefühl darin, dass sie alle verfügbaren Einzelheiten über die bevorstehende Hochzeit in Erfahrung brachte und an Elinor weitergab. Sie wusste bald, welcher Stellmacher die neue Kutsche baute, welcher Maler Mr. Willoughbys Porträt malte und in welchem Geschäft Miss Grays Hochzeitskleid ausgestellt war. Das gelassene und höfliche Desinteresse Lady Middletons bei diesem Anlass empfand Elinor, deren Gemüt die geräuschvolle Freundlichkeit der anderen oft bedrückte, als willkommene Erleichterung. Es war ihr ein großer Trost, dass sie wenigstens bei einer Person in ihrem Freundeskreis kein Interesse erregte, ein großer Trost zu wissen, dass es eine gab, die ihr ohne Neugier auf Einzelheiten und ohne Besorgnis um die Gesundheit ihrer Schwester gegenübertrat. Durch die Umstände bedingt wird der Wert einer Eigenschaft manchmal höher veranschlagt, als er ist, und Elinor ging das übertriebene Beileid gelegentlich so auf die Nerven, dass sie Wohlerzogenheit für einen unentbehrlicheren Trost hielt als Gutmütigkeit.